If you can open up your Bibles to Psalm 66. Wenn ihr eure Bibeln öffnen könnt bei Psalm 66. And as you're turning there, let's pray. Während ihr dorthin blättert, lasst uns beten. Father, we thank you for such a time where we can worship you tonight. Vater, wir danken dir für so eine Zeit wie heute Abend, wo wir dich anbeten können. Lord, we worship you in music and in song. Herr, wir beten dich an in der Musik, in den Psalmen. Singing to you. Und singen zu dir. Father, we want to enter into this portion of the worship as we hear and read your word. Und Vater, wir wollen auch diesen Teil des der Anbetung da hineintreten, während wir dein Wort lesen. And Father, we ask for your blessing on your word tonight. Und Vater, wir beten, dass du dein Wort heute Abend segnen mögest. That every one of us would leave here changed in some way. Dass jeder von uns auf irgendeine Weise verändert hier weggeht. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Psalm 66. Psalm 66. Verse 8. Vers 8. Says, "O bless our God, you peoples, and make the voice of his praise to be heard." Preist ihr Völker unseren Gott und lasst hören den Klang seines Lobes. Who keeps our soul among the living. Der unsere Seele zum Leben bringt. And does not allow our feet to be moved. Und nicht zugelassen hat, dass unsere Füße wankten. For you, O Lord, have tested us. Denn du hast uns geprüft, Gott. You have refined us as silver is refined. Du hast uns geläutert, wie man Silber läutert. You brought us into the net. Du hast uns ins Netz gehen lassen. You laid affliction on our backs. Hast eine drückende Last auf unsere Hüften gelegt. You have caused men to ride over our heads. How encouraging. Du hast Menschen über unseren Kopf reiten lassen. How encouraging. Wie ermutigend. We went through fire and through water. Wir sind ins Feuer und ins Wasser gekommen. But you brought us out. Aber du hast uns herausgeführt. To rich fulfillment. Zum Überfluss. This morning we had an amazing man of God preach here. Heute Morgen hat hier ein ganz toller Mann Gottes gepredigt. Johann van Dam. Johann van Dam. And he was apparently one of the first missionaries here in Vienna. Und er war wohl einer der ersten Missionare hier in Wien. He was very effective. Er war sehr, hatte eine große Wirkung. He's been here for, I guess, almost 50 years. Ist, glaube ich, fast 50 Jahre hier. And I was deeply touched, not just by his message. Und ich war sehr berührt, nicht nur von seiner Botschaft. But you could see that here was a man whose life was poured out. Sondern du konntest sehen, dass das ein Mann war, dessen Leben hingegeben war. That his, just the words he spoke. Einfach nur die Worte, die er sprach. Were really nothing compared to the life that was just coming out. Waren nichts im Vergleich zu dem Leben, was rauskam aus ihm. And in light of the mission that we have, the mission statement we have at CEG. Und in Bezug auf unser mission statement in der CEG. I just kept on thinking of this man. Habe ich immer an diesen Mann denken müssen. Because he's been following God actively and passionately for over 50 years. Weil er hat Gott aktiv und mit Leidenschaft ist er Gott nachgefolgt für über 50 Jahre. And you could clearly see that he was finishing his course with joy. Und man kann ihm absehen, also man kann ihn ansehen, dass er den Lauf mit Freude beendet. And it was because of his message that this message is preached. Und wegen seiner Botschaft wird jetzt diese Botschaft gepredigt. And if we would title this message, und wenn wir diese einen Titel für diese Botschaft finden wollen, it would be called "This is your life." Wäre das "Dies ist dein Leben." Now, when I was growing up, there was this TV show. Während ich aufwuchs, gab es eine, called, eine "This is your life." Fernsehshow, die hieß "Das ist dein Leben." And they would take these popular people. Man hat dort diese berühmten Menschen gesehen. And they would research their past. Und deren Vergangenheit wurde durchforstet. They would find their kindergarten teacher. Sie haben die Kindergartenlehrer gefunden. Their best friend from when they were 14 years old. Ihre besten Freunde, wo sie 14 waren. From the very beginnings of their life, they would pick certain people, mom and dad and uncles. Und Menschen, die am Anfang ihres Lebens standen, Mutter, Vater, Onkel. They would surprise them. Und sie haben sie überrascht. On this TV show. In dieser Fernsehshow. And they would bring him in. Die haben die sit him down, Personen reingebracht this und is your life. Dazu gesetzt und haben gesagt, das ist dein Leben. Do you remember when you were 8 years old? Erinnerst du dich, als du 8 Jahre alt warst? And then you would hear this voice. Und dann hörst du diese Stimme. And it was this teacher just speaking. Da spricht ein Lehrer. Oh my gosh, it's Mrs. Smith. Und der denkt, du liebe Güte, das ist Frau Schmidt. Oh, you have, she's here and she comes walking out. Und sie kommt herein. You know, that's just an amazing story of something we're going to see for you and I in the future. Und das ist eine erstaunliche Geschichte für das, was du und ich sehen werden in der Zukunft. Because there's going to come a time. Weil es wird der Zeitpunkt kommen. When you and I are going to go before the Lord. Wenn du und ich vorm Herrn stehen. And he's going to do the same thing to a certain degree. Und er bis zum gewissen Ausmaß das gleiche tun wird. He's going to say, "Matt, this was your life." Er wird sagen, Matt, das war dein Leben. Now on this, in this show, in diesem Fernsehshow, they never ever showed the failures and the mistakes they made. Haben sie natürlich nie die Versagen gezeigt. But it was all of their accomplishments. Sondern alle Leistungen. And really, that's what God is going to do for you and I. Alle Erfolge. Und das wird auch Gott für dich und mich tun. And so when Johann van Damme was preaching this morning, und wo der Johann van Damme heute Morgen gepredigt hat, these few verses that we read. Sind diese paar Verse, die wir gelesen haben, were his life story. Die waren seine Lebensgeschichte. But I thought about it, but it's really our life story. Und ich dachte daran, dass es eigentlich unsere Lebensgeschichte ist. So let's jump back into this and just pick this apart a little bit tonight. Also schauen wir noch mal genauer in die Verse hinein. When it says in verse 8, "Oh bless our God, you peoples." In Vers 8 preist ihr Völker unseren Gott. And make the voice of his praise to be heard. Und lasst hören den Klang seines Lobes. You know, this word bless, we use it all the time. Dieses Wort preisen benutzen wir sehr oft. But let's look at this in a fresh way tonight. Aber lasst uns das noch mal neu betrachten heute Abend. Because when God blesses us and we bless God. Denn wenn Gott uns segnet und wir ihn preisen, what it means is that we're giving something to him that which is very good and brings pleasure. Dann geben wir ihm etwas, was sehr gut ist und was ihm Freude bereitet. And when we do that, und wenn wir das machen, it becomes a pleasure not only to the receiver, wird es zur Freude nicht nur für den Empfänger, but we get blessed as we give, sondern auch wir werden gesegnet, während wir geben. That's what blessings are. Das ist das Wesen der Segnungen. It's both ways. Das wirkt auf beide Seiten. And so here's the psalmist, and he's saying, "Oh, bless the Lord." Und der Psalmist sagt hier, preist unseren Gott. Then in verse 9 he brings out this beautiful promise. Und in Vers 9 spricht er über diese wunderbare Verheißung. Who keeps our soul among the living. Der unsere Seele zum Leben bringt. And does not allow our feet to be moved. Und nicht zugelassen hat, dass unsere Füße wankten. And again this I just was thinking back of when I first started out walking with God. Und ich habe daran zurückgedacht, wie ich am Anfang begonnen habe, mit Gott zu gehen. And many of us can say the same thing. Und viele von uns können das bestätigen. Because we find out that God is our protector. Weil wir herausfinden, dass Gott uns beschützt. And not only that, he's our keeper. Nicht nur das, er bewahrt uns auch. Because when it says he keeps our feet. Weil es steht dort, er bewahrt unsere Füße. It speaks of our walk, it speaks of everything we do. Das spricht von unserem Wandel, von allem, was wir tun. And then it's almost like if you could see this chart through these next few verses. Und dann ist es so wie als wenn man eine Linie sieht durch all die nächsten Verse. It's like it goes up high. Und die geht nach oben. Bless the Lord. Preist den Herrn. Lord, you're so great. Oh Gott, du bist so gut. You keep us and you protect us. Du bewahrst uns und du beschützt uns. And then if you look at it, just slowly starts going down. Und dann, wenn man es genau anschaut, geht es ein bisschen nach unten langsam. And really, that's the character building through the humbling circumstances in our lives. Und das ist die Zeit, wo unser Charakter gestärkt wird durch die demütigenden Dinge in unserem Leben. And that's why I look at verse 10. Und darum schauen wir in Vers 10. For you, O God, have tested us. Denn du hast uns geprüft, Gott. Oh God. Oh God. You have tested us. You have refined us as silver is refined. Du hast uns geprüft. Du hast uns geläutert, wie man Silber läutert. And really, what it is in faithfulness, he tests you and I. Und was dahinter steckt, ist, dass er in seiner Treue dich und mich testet. And really what it speaks of is you and I being tested so that we can be strengthened. Du und ich werden geprüft, damit wir gestärkt werden können. Last night we spoke at youth group. Gestern Abend haben wir in der Jugendgruppe besprochen. And we spoke about the secret that'll carry, we were talking about the teenagers going from the beginning of the summer to the end of the summer. Wir haben über das Geheimnis gesprochen, wie die Jugendlichen vom Anfang bis zum Ende des Sommers gehen können. And you know, it is summertime. If you, for some of us, it's been a while since we were in school. Ihr wisst, wie das ist. Einige von uns, bei denen ist es schon länger her, seit wir in der Schule waren. Isn't it a bummer that we can't have our summers off too? Ist es nicht schade, dass wir nicht auch unseren Sommer frei haben können? That was so much fun. Das war doch so toll. You know, just you know, there comes a certain point, tests are all over. Da kommt der Zeitpunkt, wo die ganzen Prüfungen vorbei sind. The weather's warm. Das Wetter ist warm. The days are long. Die Tage sind länger. Yahoo. Juhu. You can sleep in. Man kann ausschlafen. Your schedule changes. Dein Tagesplan ändert sich. You can go swimming, you can go, you're on vacation. Du kannst schwimmen gehen, in Urlaub gehen, es ist alles wunderbar. But what happens is many times is that when teenagers go into that summer season, aber was oft den Jugendlichen passiert, wenn sie in diese Sommerzeit gehen, and the challenge is to take, they go on a spiritual vacation. Dann ist die Herausforderung, dass sie vielleicht auf eine geistliche auf geistlichen Urlaub gehen. What I mean is that the temptation is, oh yeah, I put the books away. Die Versuchung ist das, also naja, jetzt tue ich die Bücher weg. I put the schedule away. Ich tue den Zeitplan weg. And I put God away. Und ich tue Gott auch weg. Because I want to really have fun now. Weil ich jetzt wirklich Spaß haben will. But there's two things that will keep us. Aber es gibt zwei Dinge, die uns bewahren werden. And this is really for everyone. Und das gilt für uns alle. Number one, it's prayer. Erstens Gebet. Prayer. It's real simple. It's me talking to God. Gebet ist ganz einfach, dass ich mit Gott spreche. And when we first got saved, that's a lot of what we did, isn't it? Am Anfang, wo wir errettet wurden, war das, haben wir das sehr viel gemacht, oder? But then there's the second side of prayer, and it's so important. Und dann kommt aber die zweite Seite des Gebetes, und die ist auch so wichtig. Meditation. Nachdenken. Because meditation is God talking to me. Nachsinnen, weil das bedeutet, dass Gott zu mir spricht. And as I look back over the last 25, 26 years. Und wenn ich zurückschaue auf die letzten 25 Jahre. And I look at my prayer life over the last few years. Und mein Gebetsleben in den letzten paar Jahren anschaue. From the very beginnings. Vom Anfang an. It was a real lot of me talking to God. Habe ich sehr viel mit Gott, also habe ich sehr viel zu Gott geredet. A real lot of crying out to God, help, help, help, help, help. Hab viel geschrien, Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. But then as time goes on. Aber im Laufe der Zeit. 20 years later. Nach 20 Jahren. God's talking to me a lot more. Spricht Gott schon sehr viel mehr zu mir. Than he used to. Als damals am Anfang. Because of this principle of meditation. Wegen diesem Prinzip des Nachsinnens. But it only comes through this process. Das kommt aber nur durch diesen Prozess zustande. That we're reading about here in Psalm 66. Den wir hier in Psalm 66 lesen. It's the life process. Der Prozess des Lebens. This is your life. This is my life. Die Lebensentwicklung. Mein Leben ist es und dein Leben. And so it says this. Und hier steht, you have brought us into the net, Vers 11. Du hast uns ins Netz gehen lassen, where God limits us. Wo Gott uns Grenzen setzt. Think about an animal when it's trapped in a net. Denkt an ein Tier, was in einem Netz gefangen ist. No longer is it free. Es ist nicht mehr frei. It's trapped. It cannot move like it used to. Es ist gefangen und kann sich nicht mehr so bewegen wie vorher. But here's the psalmist, and he's saying that's what happens to you and I. Und der Psalmist sagt, dass das auch dir und mir passiert. Paul writes about it in the book of Philippians. Paulus schreibt davon im Philipperbrief. He says, God put me in a place, in a very tight place. Er sagt, Gott hat mich an einen sehr engen Platz geführt. But remember, it's in faithfulness that he does this. Aber vergesst nicht, das ist aus seiner Treue heraus, dass er das tut. Verse 8, this is a blessing. In Vers 8, das ist ein Segen. The blessing is being put in the tight place. Es ist ein Segen, in diesen engen Platz zu kommen, an den engen Ort. I think of that beautiful portion in John 15. Ich denke an diese schöne Stelle in Johannes 15. When the Lord says, I am the vine. Wo der Herr sagt, ich bin der Weinstock. You are the branches. Ihr seid die Reben. And he talks about that pruning process. Und er spricht von diesem Beschneidungsprozess. And he cuts us. Wo er uns beschneidet. Bringing us into that tight place. Und uns an diesen engen Platz bringt. Is God doing that beautiful pruning process? Wo Gott diesen wunderbaren Beschneidungsprozess macht. I remember when I was growing up. Zurückschneiden. I lived right across the street from this old farm. Ich habe mal gegenüber von einem alten Bauernhof gewohnt. And it was by the time I came along in life, this man was very, very old. Und wo ich dann geboren wurde, war der Mann schon sehr alt. And we were very afraid of this old farmer. Wir hatten große Angst vor diesem alten Bauern. When you crossed his field, you just looked, you made sure he didn't see you, you'd hide through the weed, run through the weeds. Man musste sich verstecken und aufpassen, wenn man durch sein Feld ging. But he had these huge apple trees. Aber er hatte riesige Apfelbäume. And plum trees. Und Pflaumenbäume. And peach trees. Zwetschgenbäume und Pfirsichbäume. And then all of a sudden he passed away. Und plötzlich ist er dann gestorben. And so that next year. Und im nächsten Jahr. He wasn't there. War er nicht mehr da. Those apples, they grew. Die Äpfel wuchsen. I'll never forget. Und ich werde nie vergessen. Climbing up those trees. Dass ich auf diese Bäume geklettert bin. Apples. Und diese Riesenäpfel. And we know, when you're 8 years old, weißt du, wenn du 8 bist, that apple looked this big. Hat der Apfel so groß ausgeschaut. And it was so sweet. Und der war so süß. They were the best apples, and I still remember them. Das waren die besten Äpfel. Ich erinnere mich noch an sie. And I didn't have to worry about him come running out the back door screaming at us. Und ich musste nicht Angst haben, dass er aus der Hintertür herauskommt und uns anschreit. I could eat them until I got sick. Ich konnte sie essen, bis mir schlecht wurde. Because he wasn't there. Weil er nicht da war. But one thing he did. Aber etwas, was er immer machte. Was he took care of those trees. Er hat sich um die Bäume gekümmert. By pruning them. Indem er sie zurechtgeschnitten hat. In order for those apples to be very sweet und damit, and very large. Eben damit diese Äpfel sehr süß und sehr groß werden. That's part of our life process. Das ist Teil unserer Lebensentwicklung. God pruning us so that we would produce very, very sweet fruit. Dass Gott uns zurückstutzt, damit wir ganz, ganz süße Frucht produzieren. It's all part of this. Das ist alles Teil davon. It's, you know, I've got this beautiful story that I have to share with you tonight. Ich muss euch eine ganz schöne Geschichte erzählen heute Abend. Let's go to the next verse and I'll explain it. Aber vorher gehen wir noch zum nächsten Vers, dass ich das erklären kann. You brought us into the net, you laid affliction on our backs. Du hast uns ins Netz gehen lassen, hast eine drückende Last auf unsere Hüften gelegt. And then it says you caused men to ride over our heads. Und dann steht, du hast Menschen über unseren Kopf reiten lassen. God uses people. Gott benutzt Menschen, to prune us. Um uns zurechtzustutzen. God uses people. Gott benutzt Menschen, to test us. Um uns zu prüfen. And I remember about a year ago. Und ich erinnere mich ungefähr vor einem Jahr. Starting the preparations for marriage. Wie ich begonnen habe, mich auf die Ehe vorzubereiten. And walking into the office one day. Eines Abends bin ich ins Büro gekommen. And Beata said to me. Und Beata sagte zu mir. Are you ready for this? Bist du bereit dafür? The paperwork? Die Papierarbeit? Mike explained to me what they went through. Und sie und Pastor Mike haben mir erklärt, was sie durchmachen mussten. All the documentation they had to get. Den ganzen Papierkram und die Dokumente, die sie liefern mussten. Up until that fateful day. Und bis zu diesem schicksalsreichen Tag. I thought, oh, this is going to be great. You know, I got my paperwork. I think I need. I mean, no big deal. Dachte ich mir, ach, wird ja kein Problem sein. Ich habe schon allen Papierkram. From both Pastor Mike and Beate, no, you don't. Und Pastor Mike und Beate haben beide gesagt, na, sicher nicht. And so I started the process. Also habe ich den Prozess begonnen. And I went to the American Embassy. Ich ging zur amerikanischen Botschaft. And this one person I talked to. Und ich habe mit einer Person gesprochen. Ah, yeah, this is all you need. No problem, you're done. Der sagte, ah, das ist alles, was du brauchst. Kein Problem, du hast alles. This is simple. Das ist ja einfach. And so my fiance Vera, she goes, are you sure? Und meine Verlobte Vera sagte, bist du sicher? That's what he said. Er hat mir das so gesagt. So I said, I'll call him back. Ich sagte, na, ich rufe ihn nochmal an. I called back 2 weeks later. 2 Wochen später habe ich angerufen. And I talked to another man. Hab mit einem anderen Mann gesprochen. And he had an accent. Und er hatte einen Akzent. He was not American. Er war kein Amerikaner. He was Austrian. Er war Österreicher. And he had a totally different story. Und er hatte eine ganz andere Geschichte. And all of a sudden this little fence, you know, just a little hurdle to step over. Und plötzlich wurde diese kleine Hürde, dieser kleine Zaun da, grew to this mountain. Zu einem riesigen Berg. Oh no, you crazy, you oh, need nein. this. Bist du wahnsinnig, you du need this. Das. Sie brauchen das. And this word apostilla came up. I never heard of it before. Und dieses Wort apostilla. Apostille. It's apostilla. Kam okay. zur Sprache. And so von diesem Wort habe ich auch noch nie gehört. Wait a minute. Sag. Okay. Arbeitsstelle. Arbeitsstelle. Exactly. I was just testing him. Just testing him. Er hat mich nur geprüft. So anyway, whatever that is. I know all about it now. I can't pronounce it, but I know what it is. Ich weiß, was es ist, aber ich kann's nicht aussprechen. And so talking to this man. Und wie ich mit diesem Mann gesprochen habe. He says, I don't know who you talk to. Sagte er, ich weiß nicht, mit wem Sie gesprochen haben. But they don't know what they're talking about. Aber die Person weiß, hat keine Ahnung. I promise you, sir, you need this, you need this, you need this, you need this, you need this. Ich verspreche Ihnen, Sie brauchen das und das und das und das. And so I looked at this mountain. So habe ich mir diesen Berg angeschaut. And so that was just the beginning of the fun. Und das war nur der Anfang vom Spaß. 6 months later. 6 Monate später. Now I've got all this paperwork. Jetzt habe ich all diese Dokumente. Which took months to get from different states in America. Ich brauchte Monate dafür, die aus den verschiedenen Staaten even in Amerika zu bringen. Even my birth certificate I've had with me for 30 years was sogar no good. Sogar meine Geburtsurkunde, die ich seit 30 Jahren mit bei mir trug, war nicht gut genug. I showed him my birth certificate. Ich zeigte ihm meine Geburtsurkunde. What's this? Er sagte, was ist das? It doesn't even have your mom and dad's name on there. Da steht nicht mal der Name deiner Eltern drauf. This is just a piece of paper. Das ist einfach nur ein Stück Papier. So, but where I come from, it worked. Ich sagte, wo ich herkomme, da reicht das. Was ist das Problem? So anyway, after getting all this new documentation. Also jedenfalls, als ich dann endlich alle neuen Dokumente hatte. Of course, all this stuff costs money. Natürlich kostet alles Geld. A lot of money. Sehr viel Geld. So going through all of this and learning this and starting to climb this mountain. Also während ich durch diesen Prozess ging und alles lernte und diesen Berg bestieg. Finally this past week we went back in. Sind wir letztendlich letzte Woche noch einmal hineingegangen, hingegangen mit allen Papieren. I'm very proud now. Jetzt bin ich aber stolz. I figured this is it. Now we've got it, piece of cake. Ich habe mir gedacht, jetzt ist es nur noch ein Katzensprung. Wrong. Falsch. We just met this lady. Wir haben eine Dame getroffen. And she questioned every piece of paper I had. Sie hat jedes Dokument hinterfragt. And I'm like, she's saying this is wrong. Und sie sagt, das ist falsch. What do you mean it's wrong? Was heißt das falsch? This has got a stamp from the Secretary of State. What do you mean it's wrong? Das hat einen Stempel vom Staatssekretär. Wie können Sie behaupten, dass es falsch ist? God uses people. Gott benutzt Menschen. You see, to ride over our heads. Um über unsere Köpfe zu fahren. That's what it says here. Zu reiten, das steht hier. He causes men and women to ride over our heads. Er bewirkt, dass Männer und Frauen über unseren Kopf reiten. And I experienced that this week. Und das habe ich diese Woche erlebt. It's all part of the life growing process. Es ist alles Teil des Wachstums im Leben. Because as I was sitting there and this lady was just questioning everything I had. Denn während ich dort saß und diese Frau alles hinterfragte, was ich hatte. And of course my first response was not a nice response. War natürlich meine erste Reaktion keine positive. Vera looks at me. Vera schaut mich an. And there's steam coming out of my ears. Aus meinen Ohren kommt schon der Dampf. And my whole head is red. Mein ganzer Kopf ist rot. And I say in a low tone. Ich sag ganz leise. You're wrong. Das stimmt you're nicht. Wrong. Das stimmt nicht. And I get this heel. Und ich bekomme so einen Seitenhieb. In my foot. In meinen Fuß. Shut up. Sei leise. Okay. And okay. So at this point, this lady says, none of your documentation is any good. Also diese Frau sagt, keine deiner Dokumente sind nützlich. And so it was like, oh my God. And then she says, wait a minute, walk out. She had us go leave the office. Und sie sagte, warte mal, wir mussten dann raus aus dem Büro. And she went to see her boss. Und sie ist zu ihrem Chef gegangen. Because it was like Vera was very aggressive. Weil Vera schon sehr aggressiv but war. Nice. Aber nett. And she said, please, can you check this out? Please. Also sie war fordernd. Und sie sagte, bitte, können Sie das nachprüfen? So Vera carries me out of there. Also Vera schleppt mich da raus. We gotta pray. Wir müssen beten. I call Pastor Mike, please pray. Ich rufe Pastor Mike crazy. An und sage, bitte bete, das ist verrückt. I thought we were right at the crest of the mountain, we're on our way down. Ich dachte, wir sind schon auf dem Berggipfel und auf dem Rückweg. But with that meaning, it seemed like I just found out there's Everest right behind it, Mount Everest. Aber bei diesem Treffen schaut es so aus, als wäre der Mount Everest gleich danach. But we prayed. Aber wir haben gebetet. And then all of a sudden, und plötzlich, she comes back out, and this is true. Kommt sie zurück und das ist wahr. She had a smile on her face. Sie lächelt. She says, "Oh, come back in." Sie sagt, kommen Sie bitte hinein. She says, "I'm so sorry." Sie sagt, es tut mir sehr leid. We're gonna give you a. We're gonna. What's the word in there? What's the word? How can I say this so you understand it? Thank you. We're gonna help you out here. Wir werden Ihnen ein bisschen nachhelfen. And so all of a sudden, within 1 minute, und plötzlich innerhalb von einer Minute, that mountain went right back down again. Ist der Berg ganz klein geworden. And so the amazing thing was, by the very next morning, und das Erstaunliche war, dass am nächsten Morgen in das Standesamt, mussten wir zurück ins Standesamt. Her boss, ihr Chef, she came and apologized to us 4 times. Ihre Chefin kam und hat sich bei uns 4-mal entschuldigt. For the problems we had. Für die Probleme, die wir hatten. And the amazing thing was, I loved this. These words that this lady said. Und das erstaunt mich, und ich liebe diese Worte, die she diese Frau all sagte. My paperwork. Sie schaute sich meine Dokumente an. Okay. Okay. Okay. And I'm like, wow. Und ich dachte, okay. Okay. She asked a couple questions. Sie hat ein paar Fragen gestellt. Sign here. Hat was unterschrieben. She stands up. She stands up. Steht auf. She smiles, says congratulations. Und lächelt und sagt herzlichen Yay! Glückwunsch. We scaled the mountain. Wir haben den Berg bestiegen. But you see, what God does is He allows people to ride over our heads. Aber Gott macht das, dass er erlaubt, dass Menschen über unseren and Kopf then it reiten. Says this, we go through, He allows us to go through fire and through water. Er erlaubt es, dass wir ins Feuer und ins Wasser kommen. What does that mean? Was bedeutet das? The fire in our lives. Die Feuer in unserem Leben. I think of the 3 Hebrew boys. Da denke ich an die 3 Hebräer. They had to pass through the fiery trial. Die mussten durch diesen feurigen Test. And the only thing that happened when they went through it, und das Einzige, was passiert ist, wie sie da durchgegangen sind, was they were delivered from bondage. War, dass sie aus der Knechtschaft befreit wurden. They were in bound hand and feet. Sie sind hineingebracht worden, gebunden an Händen und Füßen. When they went through the fire, they came out. Und als sie aus dem Feuer wieder herauskamen, the only thing different was they were no longer bound up. War das Einzige, was anders war, dass sie nicht mehr gebunden waren. That's the blessing of the fire trial. Das ist der Segen der feurigen Prüfung. That God delivers us and releases us from our bondages. Dass Gott uns von unseren Fesseln befreit. And then also it says, we go through water. Und da steht auch, dass wir durchs Wasser gehen. Isn't it interesting? You see this word through. Das ist interessant. Du siehst hier dieses we don't Wort stay durch. There. We go through the fire. We go through the water. Wir gehen durch das Wasser. We saw just a few weeks ago the footage of the tsunami. Vor ein paar Wochen habe ich eine Reportage über den Tsunami gesehen. And you just saw it wiped out everything. Und man hat gesehen, dass alles wie ausgemerzt war. And sometimes God does that in our lives. Und manchmal macht Gott das in unseren Leben, alles verwüstet. Where everything is seemingly going fine. Wo alles, was scheinbar gut geht. And then all of a sudden this huge wave comes in our lives. Da kommt plötzlich eine riesige Welle in unser Leben. And by the time the wave is gone. Und wenn die dann wieder weg ist. And the water is gone. Und das Wasser weg ist. There's nothing left. Ist nichts übrig. It's just us and God all over again. Da sind dann wieder nur wir und Gott. But you see, there's a blessing there. Aber seht ihr, da liegt ein Segen drin. God has to do that in our lives Gott at times. Muss das manchmal in unserem Leben tun. Now, turn with me to Isaiah chapter 43 and we'll look at this and we'll finish up the message in a minute. Blättert mit mir zu Jesaja 43. This is a beautiful promise in this life cycle. Da gibt es eine wunderbare Verheißung in diesem Lebenskreislauf. Isaiah 43. Jesaja 43. Says verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. Vers 2, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. And through the rivers, they shall not overflow you. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. When you walk through the fire, you shall not be burned. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versengt werden. Nor shall the flame scorch you. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich der Heilige Israels, dein Retter. Even though we go through these things, obwohl wir diese Dinge durchmachen, God says, here's my promise to you. Sagt Gott, hier gilt meine Verheißung an dich. Ich bin bei dir. When everything is gone, wenn alles weg ist, all that you've built, everything you had, alles was du aufgebaut hast, alles was du hattest, and now it's gone. Es ist plötzlich weg. I'm still here with you. Ich bin trotzdem hier bei dir. And you see, it doesn't end there. Und siehst du, da hört's nicht auf. Because let's turn back and we're going to finish up here in this last verse. Dann blättern wir zurück und schauen mal den letzten Vers an. It says, we went through fire, we went through water, but it says, but you brought us out. And I love the King James, it says, unto a wealthy place. Wir sind ins Feuer und ins Wasser gekommen. Und ich liebe diesen Vers in der King James, aber du hast uns herausgeführt zum Überfluss. In the Hebrew, it literally means a fertile place. Im Hebräischen bedeutet das ein fruchtbarer Ort. It's a place of tremendous fruitfulness. Ein Ort von großartiger Fruchtbarkeit. Tremendous growth. Großartigem Wachstum. And I think of this one verse in Acts chapter 3 verse 19. Und ich denke an diesen einen Vers in Apostelgeschichte 3 Vers 16. And it talks about the times of refreshment that come from God's presence. Das spricht über die Zeiten der Erquickung, Erfrischung, die aus Gottes Gegenwart kommen. At the end of it all. Am Ende von allem. We sense God's refreshment through his presence like never before. Spüren wir die Erfrischung und Erquickung Gottes so, die durch seine Gegenwart kommt, so wie wir es nie zuvor gespürt haben. Through those fiery trials, through those watery trials. Durch diese feurigen und wässrigen Prüfungen. God always brings us out into a wealthy or an enriched place. Bringt uns Gott immer an einen reichen Ort, fruchtbaren Ort. This word wealthy. Dieses Wort reich. It's a Hebrew word. It's only used one other time. Überfluss. Das ist ein hebräisches Wort, was nur einmal verwendet wird. And it's a psalm that everyone knows. Das ist ein Psalm, den jeder kennt. When it says in Psalm 23, verse 5. Im Psalm 23, Vers 5 steht das. Says my cup runneth over. Mein Becher fließt über. All these things is so that God expands our capacity. All diese Dinge passieren, damit Gott unser Fassungsvermögen erweitert. To the point where our cup runs over. Bis zu dem Punkt, wo unser Becher überfließt. I think about those trees in that farm that I used to pick the apples off of. Ich denke an diese Bäume auf diesem Bauernhof, wo ich die Äpfel immer gepflückt habe. And I just remember those trees, the branches just bowing down because the fruit was so big and so heavy. Und ich erinnere mich, wie die Äste unter der schweren unter dem schweren Gewicht der Früchte sich neigten. Thank you. And there was more than we could ever possibly eat. Und es gab viel mehr, als wir je hätten essen können. And you see, that's where God is bringing both you and I. Und wisst ihr, das ist der Ort, an den uns Gott bringt. To the place where people eat from our lives. An diesen Ort, wo die Menschen von unserem Leben sich ernähren. They're refreshed from our lives. Sie bekommen Erfrischung durch unser Leben. You see that man who spoke this morning? Wisst ihr, dieser Mann, der heute Morgen sprach? Serving God for over 50 years, fervently, passionately. Hat Gott über 50 Jahre mit einem brennenden Herzen I had this sense that he didn't have to say a word and I was blessed by him being here. Ich hatte das Gefühl, dass er noch nicht einmal ein Wort sagen musste, sondern dass ich schon gesegnet war durch Sein. The man talked about all some of the trials he went through. Der Mann sprach über ein paar Schwierigkeiten, die er bestehen musste. He was overflowing with hope. Und er war überfließend von Hoffnung. He was overflowing with this joyful presence. Und er floss richtig über vor einer wunderbaren Gegenwart. And when I grow up. Und wenn ich größer werde. When I grow up, I want to be just like him. Wenn ich mal groß bin, dann will ich so sein wie er. I want to say when I'm his age or older. Ich möchte sagen, wenn ich in seinem Alter bin oder God älter. God is good. God is good. I might get up here and you know wrinkles and hardly walk. Vielleicht komme ich auf die Bühne und kann kaum gehen, habe so viele Falten. God is good. God is good. God is faithful. Gott ist treu. You see, it's not so much that the man that spoke this morning was a great man. Es geht nicht so sehr darum, dass der Mann, der heute Morgen gesprochen hat, ein großartiger Mann war. He just knew God is a great God. Er wusste nur, dass Gott ein großer Gott ist. And God was great in him. Und Gott war groß in ihm. And that's our life process. Und das ist unser Lebensprozess. God becoming great in you and I. Dass Gott in dir und mir groß wird. And that's the whole purpose for. Das ist der ganze the affliction. Die ganze Absicht hinter diesen Schwierigkeiten. The net. Das Netz. The fire. Das Feuer. The water. Das Wasser. The riding over of our heads. Dass die Menschen über uns hinwegreiten. It's so we come out to that place and we just overflow for others. Das passiert, damit wir an diesen Ort kommen, wo wir überfließen für andere. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. Because you have overflowed to us. Denn von dir ist so viel zu uns übergeflossen. Romans 5, it talks about how you give us much more grace. In Römer 5 steht, dass du uns überschwängliche Gnade gibst. It overflows, we can never ever exhaust it. Ein Übermaß, das wir nie und nimmer ausschöpfen können. Thank you, Lord, for that. Danke, Herr, dafür. And then it doesn't stop there. Und da hört es noch nicht auf. Because you do the same thing for us. Denn du machst das Gleiche für uns. And with us. Und mit uns. So that we become that wellspring of life for others. Damit wir eine Quelle lebendigen Lebens sein können für andere. So Father, we can say thank you for these things that we have to go through. Vater, wir können Danke sagen für die Dinge, die wir durchmachen müssen. For the trials that we go through. Für die Schwierigkeiten, durch die wir gehen. For the hardship that we go through. Für das, was uns Schmerzen bereitet. Lord, for the things that just heartbreaks that happened in our life. Für die Dinge, die uns in unserem Leben das Herz brechen. Father, we thank you that you always bring us out to that wealthy place. Vater, wir danken dir, dass du uns immer hinausführst in den Überfluss. And Lord, we just want to ask this one question to everyone here tonight. Und Herr, wir wollen noch diese eine Frage stellen, wo jeder hier ist heute Abend. With every head bowed and every eye closed, this is a very, very important time in the service. Und jeder Kopf ist gebeugt, alle Augen sind geschlossen. Das ist ein sehr wichtiger Zeitpunkt im Gottesdienst. Have you found Jesus Christ to be this way for you? Haben Sie Jesus Christus so erlebt für sich? If you haven't, wenn nicht, you can. Dann können Sie das. It just takes your decision. Sie brauchen nur eine Entscheidung zu treffen. By just simply asking Jesus to come into your life. Indem Sie einfach Jesus bitten, in Ihr Leben zu kommen. And to dwell in you. Und in ihnen zu wohnen. To make you a spiritual being. Und sie zu einem geistlichen Wesen zu machen. And to give you a little bit of heaven. Und ihnen ein bisschen, ein Stück des Himmels zu geben. And to be part of the family of God. Dass sie Teil sind der Familie Gottes. And the beautiful thing about it. Und das Schöne daran. Is it's free. Ist, dass es it's frei just a decision ist. For umsonst. Us. Es ist nur eine Entscheidung gefordert. It's a decision you make. Nur eine Entscheidung müssen sie treffen. Because anyone who comes and asks, denn jeder, der kommt und bittet, in Matthew 7, there's a promise you will receive. Da gibt es in Matthäus 7 eine Verheißung, dass sie empfangen werden. To say, dear Lord Jesus, come into my heart. Sagen Sie einfach, lieber Herr Jesus, komm in mein Leben und lebe in meinem Herzen. Do it tonight. Wenn Sie das noch nie gemacht haben, dann machen Sie es heute Abend. And Father, I just pray for those that maybe they've experienced the afflictions that we've talked about tonight. Vater, und ich bete für alle, die diese Schwierigkeiten erlebt haben, von denen wir heute Abend gesprochen haben. Father, I pray that we would all be encouraged knowing we go through them. Vater, ich bete, dass wir alle ermutigt sein mögen, wenn wir da durchgehen. And there's always a blessing at the other side. Weil wir wissen, dass auf der anderen Seite immer ein Segen wartet. There is never, never a time when there's no hope. Es gibt niemals einen Zeitpunkt, wo es keine Hoffnung gibt. Because that hope is established in you. Denn diese Hoffnung gründet sich auf dir. And you never change. Und du veränderst dich nicht. Thank you, Lord. Danke, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.